Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, drittes Kapitel, Vers 18 bis 19. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Gott segne dieses Wort. Gott diszipliniert uns. Ja, in diesem Bibelvers hier, in dieser Bibelpassage aus der Offenbarung, drittes Kapitel, spricht unser Jesus Christus zu Johannes, und Johannes schreibt eben auf, was er an die Christus Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Und worauf es hier ankommt, ist zu sehen, dass hier die Gemeinde spirituell, also sie waren also von Christus abgewandt. Sie haben zwar gesagt, dass sie Christus folgen, aber wie sich das hier darstellt in diesem Kapitel und in dieser Passage, ist es so, dass Christus auch sagt, dass sie weder heiß noch kalt sind. Also sie sind ihm gleichgültig gegenüber. Ja, er sagt das in Vers 19. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Und Gleichgültigkeit gegenüber Gott und vor allem unserem Herrn Jesus Christus, das ist das Allerschlimmste, was wir tun können. Denn wenn wir sagen, dass wir Gott folgen, dass wir Jesus Christus, eine persönliche Beziehung mit ihm haben, dann ist es besser, dass das auch so ist. Ja? Sondern wir wollen nicht so, nur so tun, als wenn wir ihm folgen, ja? sondern wir folgen ihm wirklich. Und das mit ganzem Herzen. Und das ist, darum geht das hier. Und das ist der Aufruf, den Jesus Christus dann hier hat. Und wenn er dann von Gold spricht, redet er von Sachen, auch Dinge, Kleidung, Sachen, mit denen die Menschen dort in der Gemeinde sich identifizieren konnten. Denn Laodicea war auch eine kommerzielle Stadt und da war auch viel Reichtum und auch Wohlhaben, aber das waren materielle Sachen. Und Christus benutzt eben dieses als Sinnbilder, um den Menschen direkt in die Herzen zu sprechen. Und auch Salbe, ja, für die Augen. Es war auch medizinisch in der Zeit auch, da war auch medizinische Tätigkeit da. Aber es geht hier darum, die Nacktheit, also da waren Leute, die in Sünde gelebt haben und nicht bereut haben. Und darum geht das, wenn sie so nackt sind und sich schämen müssen und beziehungsweise auch gereinigt werden müssen, dann geht es darum, dass Jesus spricht von den Herzen der Menschen. Ja? Also darum geht das. Und Nacktheit heißt dann, dass man sich schämt, schämen muss, wenn man nackt ist, als reuiger Sünder. Diese Sinnbilder nutzt also unser Jesus Christus, um direkt in die kulturellen Zusammenhang da zu sprechen zu der Zeit. Überhaupt die ganze Offenbarung, wie sich das dann entfaltet, hier ab dem zweiten, dritten Kapitel dann weiter, Kapitel 4 bis 20, ist dann letztendlich eine Weiterführung dieser Sinnbilder, wenn er in diese verschiedenen Kirchengemeinden spricht, ja. Also so müsst ihr das im Zusammenhang sehen. All diese Visionen und alles, was dann kommt, ist letztendlich eine Ausdehnung, eine Weiterführung, um die Herzen der Menschen zu erreichen, die dann eben in dieser apokalyptischen Literatur und zu der Zeit auch das war denen nicht fremd. Ja? Also sie wussten, was diese Symbole und all das bedeutet. Und eben Kapitel 21, 22 ist letztendlich das neue Jerusalem. Darauf kommt es an, das bezieht sich auch direkt auf uns, wir, die wir auf den jüngsten Tag, uns nach dem jüngsten Tag sehnen, wenn Christus dann zurückkommt. Wann auch immer das ist, das weiß nur unser Herr Gott. Also Wahrsagerei und Zukunftsvorhersagen, das machen wir nicht, da haben wir nichts mit zu tun. Darum geht das nicht. Die Bibel verbietet uns das auch. Aber es geht darum, in unserer persönlichen Beziehung zu Christus zu kommen als reuige Sünder und wie auch hier in der Gemeinde Laodicea und dann in und durch Christus, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen zu wachsen. Und das ist eben der Aufruf hier, die Botschaft an die Gemeinde Laodicea und das ist auch die Botschaft für uns heute, ja, dass wir nicht nur dass wir Christus bekennen, dass wir uns zu Christus bekennen, dass wir das sagen, sondern auch mit Herz und Seele und Leib und Seele in Wort und Wirken auch wirklich tun. Und darauf kommt das hier an. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für hier die Wichtigkeit, dass du uns ja, gegeben hast, dass du uns disziplinierst. Es ist, wenn wir zu dir kommen, nicht immer so, dass dann auf einmal alles wunderbar ist, sondern nein, du disziplinierst uns dann auch. Und ja, wir erinnern uns, Herr Jesus, ja auch dann nochmal im Johannes-Evangelium, 15. Kapitel, Vers 1 bis 5. Hast du noch mehr dazu zu sagen, dass du uns dann ja hilfst, dass wir, du disziplinierst uns zwar, aber das hat letztendlich dann die Auswirkung, dass wir effektiv werden für dein Reich, fürs Reich Gottes, nicht nur in der Ewigkeit, sondern hier schon, im Hier und Jetzt. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, Jesus, dass du uns hier Mut machst, dass wir auch wenn wir diszipliniert werden, wie du auch hier die Gemeinde an Laodicea ermutigst oder ermahnst auch. Letztendlich sind wir sicher mit dir von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Und wir müssen uns also keine Sorgen machen. Das Wichtigste ist, dass wir zu dir kommen als reuige Sünder. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, Herr Jesus, beten dies, dass alle Menschen dies tun, wo noch die Möglichkeit besteht, denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Und wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.